Die Strengen und die Lässigen. Stellen Sie sich vor, jemand singt aus voller Kehle auf dem Bürgersteig. Wo würden Sie dieses Verhalten auf einer Skala von absolut unangemessen bis zu absolut angemessen ansiedeln? Und wie ist es mit im Klassenzimmer laut lachen, in einem Fahrstuhl essen, seinen Partner in einem Restaurant auf den Mund küssen, Schimpfwörter am Arbeitsplatz verwenden? Menschen im Westen finden diese Verhaltensweisen vergleichsweise unproblematisch. Einiges davon ist sogar ausdrücklich erwünscht. Lachende Schulkinder zum Beispiel. In anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. In einer großen Untersuchung haben die amerikanische Kulturpsychologin Michelle J. Gelfand und ihre internationalen Kollegen solche Fragen gestellt und die Antworten von über 6.800 Menschen aus 33 Nationen gesammelt. Die Forscher unterscheiden anhand der Antworten zwei Arten von Regionen, und zwar die strengen Länder und die lässigen Länder. Die strengen Länder sind kollektivistisch und sie erwarten in sozialen Situationen wie in der Schule oder am Arbeitsplatz mehr Selbstkontrolle vom Einzelnen. Lässige Länder hingegen sind individualistisch, erlauben mehr Vielfalt im Verhalten und erwarten weniger Selbstkontrolle. In den strengen Ländern sind die Einwohner pflichtbewusster, vorsichtiger und kontrollierter. Wie schon bei den Studien zur Infektionsgefahr spielt hier die Umwelt eine entscheidende Rolle. In den strengen Ländern leben mehr Menschen auf engem Raum zusammen, ihnen stehen weniger Ackerland und weniger wertvolle Nahrungsmittel zur Verfügung, die Luft ist eher verschmutzt, sie sind durch Naturkatastrophen wie Dürre und Fluten bedroht und die Kindersterblichkeit ist vergleichsweise hoch. Regelkonformes Verhalten kann hier eine überlebensnotwendige Strategie sein.